Station 5a. Zwischen zwei Warten am Gang vor dem Stützpunkt der Tischtennistisch. Du mimst den Spieler, tief sediert. Für dich ist jeder Ball zu schnell. Der weiße Ball tropft in die Pupille. Der Arm holt endlos aus, bevor er schlägt.